Sind diese marodierenden Versagerklicken aus Politik und Wirtschaft freigestellt von jeglichen gesetzlichen Einschränkungen? Sonst macht man sich halt mitschuldig als Heuchler und als Schweinepriester in diesem Geheule mit einzustimmen, in diesem Chor der dressierten Heuler für die Menschenrechte anderswo, nur nicht hier und nur nicht bei uns und nur nicht in unseren Diktaturen. Niemandsland, Alemaniaren aktualitateari buruz irrati programa bat, entzuten ari zarete. Kontrabanda irratian, 91.4 FM. Zwölf Jahre Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Niemandsland. Niemandsland. Niemandsland. My heart was made in heaven. My brains were cooked in hell. Why I'm here, why I'm in the king, oh, I'd love to be. Morgen, guten Tag, guten Abend, meine Damen und Hörer. Halb Katalonien ist abgebrannt. Die andere Hälfte ist pleite. Die Risikoprämie steigt. Wucherzinsen für die Staatshaushalte, Nullzinsen für die Privatbanken. Die Mehrwertsteuer wird heraufgesetzt. Löhne werden gekürzt. Kranke werden doppelt und dreifach abgezockt. Gas-, Wasser- und Stromkosten steigen. Schulen werden geschlossen. Soziale Einrichtungen werden ausgeplündert. Lehrer werden entlassen. Spitzelkameras werden an jeder Straßenecke installiert. Gewerkschafter werden verhaftet. Neue Stellvertreterkriege werden finanziert. Eine private Weltregierung wird an die Macht gebracht. Alles wird privatisiert. Der Planet wird privatisiert. Seine Luft, seine Energien, seine Elemente, seine Menschen. Willkommen in Niemandsland. Es ist Samstag, der 28. Juli 2012. Zu Beginn unserer Sendung wollen wir einmal über Spanien sprechen, über dieses Land, das wir so lieben, in dem wir leben, das meine zweite Heimat ist. Dieses Land, das jetzt so da niederliegt. Aber was heißt dieses Land? Es ist nicht dieses Land, das da niederliegt. Es gibt Leute, denen geht es wunderbar. Es gibt Leute, die werden immer reicher und häufen immer mehr materielle Güter an. Haben immer dicker gefüllte Bankkonten in Steuerparadiesen. Diese Leute sagen auch, wir sind Spanien. Völliger Unsinn. Die Klasse der unteren Schichten, die Unterklasse, die ist in der Krise, der geht es schlecht. Die liegt da nieder. Dabei wäre die Lösung so einfach. Wir haben hier im Niemandsland seit vielen, vielen Jahren immer wieder betont, dass es Lösungen gibt, Lösungen, die machbar sind, Lösungen, die menschlich sind, Lösungen, die wirklich dem Spuk ein Ende bereiten könnten. Unsere Lösungsvorschläge zur Krise. Erstens, Steuerparadiese schließen. Zweitens, Steuerbetrüger endlich verhaften und illegale Vermögenswerte beschlagnahmen. Drittens, korrupte Politiker endlich unter Anklage stellen, verhaften. Das gestohlene Geld sicherstellen. Dann natürlich viertens die Spekulationssteuer einführen. Fünftens Finanzlobbyisten aus Regierungen und Parlamenten vertreiben. Und sechstens demokratische Kommissionen zur Verwaltung der öffentlichen Haushalte einsetzen. Die nicht alle vier Jahre einmal, sondern die jeden Abend Rechenschaft ablegen müssen über die Gelder, die sie verbraucht haben. Mit diesen Maßnahmen könnte man die Finanzkrise, die sogenannte Finanzkrise, wie ein Spuk beenden. Willkommen im heutigen Niemandsland. Es ist Samstag, der 28. Juli 2012. Dies ist das erste von einer Reihe von Sommerprogrammen hier im Niemandsland, die wir die nächsten Wochen wiederholen werden. Ich werde im Internet auch eine kleine Ankündigung machen, wann wir wieder live dann auf Sendung sein werden. Den August über höchstwahrscheinlich nicht. Da verreisen wir. Mein Kollege Werner, der ist schon fort, der ist schon weggefahren in die Sommerfrische. Ich schwitze hier im Studio, gefühlte 29 Grad an diesem doch schon leicht in Schwüle hineinspielenden Samstagmorgen. Das Thema Spanien, wie gesagt, wird uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Um Stimmung zu machen, werfe ich einmal die Spanien-Cunha. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Ni Más Land de Radio Contrabanda. Spanien stürzt ab. Am 28. Juli 1977, knapp zwei Jahre nach dem Tod des faschistischen Diktators Francisco Franco, der lebte von 1892 bis 1975, stellte die spanische Regierung das Beitrittsgesuch zur Europäischen Gemeinschaft. Seit 1986 ist das Land Mitglied des Staatenverbundes. Pünktlich zum Jahrestag teilte das Nationale Statistikinstitut in Madrid mit. Doppelpunkt. Die Arbeitslosenquote kletterte im zweiten Quartal auf 24,6%. Das entspricht 5,7 Millionen Menschen bei 47,2 Millionen Einwohnern. Ein höheres Niveau hat es seit Einführung der Statistik 1976 nicht gegeben. Die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen unter 25 Jahren hat die 53%-Marke erreicht. Spanien hat damit die höchste Arbeitslosigkeit in der Eurozone. Die Angaben zeigen, erklärten Kommentatoren am Freitag, dass die Wirtschaft des Landes immer tiefer in den Abwärtsstrudel gerät. Welt Online zitierte einen Experten des international tätigen Forschungs- und Beratungsinstituts Capital Economics. Ben May heißt der Mann, mit den Worten, Zitat, die Daten sind ein weiterer Beleg dafür, in welch miserabler Lage die Wirtschaft ist. Die Dinge werden nur noch schlechter werden. In der Online-Ausgabe der spanischen Tageszeitung El País hieß es, die Sparmaßnahmen heben die Arbeitslosigkeit in Spanien auf einen historischen Rekord. Zwar verloren im ersten Quartal 2012 noch 365.000 Menschen ihren Job, während es zwischen April und Juni nur noch 53.500 waren. Diese Verlangsamung ist zum einen darauf zurückzuführen, dass im spanischen Tourismussektor zur Hochsaison viele Menschen eingestellt werden. Zum anderen darauf, dass die Regierung unter dem rechten Ministerpräsidenten Rajoy im Februar eine sogenannte Arbeitsmarktreform verabschiedet hat. Tatsächlich wurde der Kündigungsschutz durchlöchert. Das heißt, die Unternehmen haben neue Möglichkeiten, Beschäftigte zu vereinfachten und billigeren Bedingungen zu entlassen. Beides, die erwartete Belebung des Arbeitsmarktes wie auch die Einführung von Hire and Fire, haben an dem Ansteigen der Arbeitslosenquote nichts ändern können. Hinzu kommt, es kommen zwar ähnlich viele Ausländer wie in den Vorjahren als Touristen, der innerspanische Urlaubsverkehr ist aber nach eigenen Angaben bislang um 30% im Vergleich mit 2011 zurückgegangen. Besserung ist nicht in Sicht. Die Regierung Rajoy verfolgt weiter ihren volkswirtschaftlich irrwitzigen Sparkurs, der Ausgabenkürzungen in Höhe von 65 Milliarden Euro sowie vor allem eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vorsieht. Diese Regierung selbst rechnet damit, dass sich an der Arbeitslosenquote über das Jahr kaum etwas ändern wird. Ihre Politik dürfte dazu führen, dass sich die zweite Rezession, in der sich das Land seit dem Ende des Immobilienbooms 2008 befindet, noch verschärft. Die guten Nachrichten. Gute Nachrichten hier in Anführungsstrichen. An der Börse Madrid legte der Leitindex IBEX 35, IBEX 35, das sind die 35 stärksten Industrieunternehmen Spaniens, nach Bekanntwerden der Arbeitslosenzahlen am Freitag bis Mittag leicht zu. Interessant, die Börse feiert die Arbeitslosigkeit. Nach dem Versprechen der Europäischen Zentralbank EZB vom Donnerstag, alles zu tun, was zum Schutz des Euro notwendig ist, schwächte sich der Druck auf spanische Staatsanleihen ab. Der Druck der Spekulanten natürlich. Die Zinsen für 10-jährige Anleihen stiegen nur gering um 0,03% auf 6,93% und verblieben damit unter der als kritisch angesehenen 7%-Marke. Thank you. Noch ein paar Daten zum Thema Spanien, zum Thema neue Armut. 3 von 10 spanischen Kindern sind arm. Dies geht aus dem letzten Armutsbericht der Regierung hervor. 2,2 Millionen arme Kinder. Zum ersten Mal in der Geschichte der Statistik übertrifft die Kinderarmut die Altersarmut. Diese Ziffer ist eine der ernüchterndsten und grausamsten dieser großen, von den Finanzmärkten verursachten Krise bzw. Depression. Heute hat die Armut in Spanien ein Kindergesicht. Das schrieb die für ihre Kinderbücher berühmte Autorin Elvira Lindo unlängst in El País. Bleiben wir beim Thema Spanien. Kataloniens Wälder standen diese Woche in Flammen. Bei einem riesigen Waldbrand in der nordöstlichen spanischen Region Katalonien, nahe der Grenze zu Frankreich, waren insgesamt 4 Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann im Alter von 60 Jahren und ein 15-jähriges Mädchen kamen dabei ums Leben, als sie von den Flammen eingeschlossen wurden und von einer Steilküste ins Meer stürzten. Ein Franzose, der mit seinem Auto unterwegs war, wurde ebenfalls von den Flammen eingeschlossen und verbrannte in seinem Wagen. Ein weiterer Franzose erlitt schwere Verbrennungen. Viele Menschen sind noch auf der Intensivstation. Weitere hunderte Menschen wurden nach Angaben von Feuerwehrleuten leicht verletzt. Die Brände waren am Sonntagmittag nahe der Stadt La Jonquera an der Grenze zu Frankreich ausgebrochen und zerstörten bislang rund 14.000 Hektar Land. Die Polizei evakuierte ein Feriencamp. 74 Kinder und 17 Erwachsene wurden in eine Militärbasis gebracht. Eine Nationalstraße und eine Autobahn mussten für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt werden. Die Feuerwehr forderte die Bewohner von 9 Städten, darunter La Jonquera und Biure, auf, zu Hause zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer war nach Angaben der Regionalregierung Kataloniens tagelang außer Kontrolle. Wegen des starken Windes mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern, Tramontana genannt, konnten die ins Gebiet entsandten 8 Hubschrauber zunächst überhaupt nicht eingesetzt werden. Die Zentralregierung in Madrid schickte zur Brandbekämpfung eine Militäreinheit von 150 Soldaten ins betroffene Gebiet. Seit Wochen gibt es in Südeuropa wegen der anhaltenden Hitze und der damit verbundenen Trockenheit immer wieder Waldbrände. Viele Brände werden von Menschen gelegt. Letzte Woche Dienstag kamen viele Tageszeitungen an die Kioske mit einem riesigen Foto. Da sah man eine Zigarettenkippe auf einer verkohlten Fläche Erde liegen und darunter stand »Verfluchte Zigarettenkippe«. Maldita Colia stand darunter, ein Riesenfoto, das nahm zum Beispiel in der Tageszeitung El Periodico die ganze Seite ein. Dann gab es auch Proteste von Seiten der Feuerwehrleute und auch der Beamten, der Polizeibeamten und der Brandbekämpfungseinheiten, die der Regierung und den Regionalregierungen vorwarfen, dass sie die Mittel für Brandbekämpfung um 70% gekürzt haben und Personal entlassen haben und in diesem Sommer etwa 70% eingespart haben. Unverantwortlich, fahrlässig und gefährlich. Ein gefährliches Spiel der Politiker mit dem Leben und der Natur des Landes. Die Veränderung. Die Skeptiker mit dem Lied Druzhba, Gruß an die Sowjetunion, von ihrem Album Die Skeptiker, frühe Werke. Viele Live-Aufnahmen darunter, tolles Material, eine unglaublich gute Gruppe. Die Skeptiker, Punkrock aus Ost-Berlin. Die Scheibe fiel mir vor ein paar Jahren in einem Ost-Berliner Laden in die Hände. Skeptiker, frühe Werke. Ich kannte sie eigentlich nicht zu diesem Zeitpunkt. Kleiner Laden am Prenzlauer Berg. Ich wühlte in den Regalen und hatte auf einmal ein interessantes Cover in der Hand. Auf dem Cover sieht man eine Art Ratte, die in einem Hamsterkäfig läuft, oder ein Hamster, aber mit so einer unglaublichen Geschwindigkeit, dass die Kamera gar nicht mitkommt. Und man kann sich dieses Bild eigentlich nur in seiner Fantasie vorstellen. 27 Songs, alle so 2-3 Minuten Songs, natürlich, Punk, klar. Und eben, wie gesagt, das Lied Druzhba. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, ob Sie gestern Abend am Fernseher gesessen haben und die Eröffnungsshow, das große Spektakel in London gesehen haben. Da gab es doch einiges zu gucken. Jedenfalls das große Spektakel in London diente dazu, wie die englische Tageszeitung Guardian am Freitag noch sagte, dem Tag der Eröffnung der 30. Sommerspiele in London, wir müssen herausfinden, wer wir sind, so titelte The Guardian über die Olympiade. Die abendliche Eröffnungsfeier mit 15.000 Statisten kostete umgerechnet 35 Millionen Euro. Ein Schnäppchen verglichen mit den 625 Millionen Euro, die für den Bau des Olympiastadions bezahlt wurden. Am Freitagmorgen läuteten landesweit die Kirchenglocken für 3 Minuten. Viele Engländer bimmelten zeitgleich ihre Wohnungs- und Fahrradklingeln. Und auch ein erster Rekord ist schon aufgestellt. In der letzten Woche vor Eröffnung wurden 20 Olympiateilnehmer wegen Dopingvorwürfen gesperrt. Andere, die sich aufgrund der, sagen wir mal, doch recht strengen Dopingkontrollen Sorgen gemacht haben, haben angegeben, Verletzungen zu haben und sind zum Teil erst gar nicht angereist. Auf der ARD-Homepage steht heute zu diesem Ereignis: Großes Spektakel in London. Spiele sind eröffnet, bunt, schrill, phasenweise, aber auch durchaus nachdenklich und besinnlich. Bei der Eröffnungsshow im Olympiastadion zu London hat sich Großbritannien als Gastgeber mit Herz und Humor präsentiert. Lebende Kühe und Enten, Mägde und Bauern, schwitzende Stahlarbeiter, Lord Voldemort, Mary Poppins, Beatles und am Ende feiernde Partyfreaks. Regisseur Danny Boyle zeichnete in einer teils anrührenden Show die Entwicklung Großbritanniens von einem Agrar- zu einem Industrieland nach und landete schließlich im schrillen Internet- und Medienzeitalter. Im Anschluss an die 34 Millionen Euro teure Show und den Einmarsch der 204 teilnehmenden Nationen erklärte Queen Elizabeth II. Die Spiele am frühen Samstagmorgen für eröffnet. Den magischen Schlusspunkt mit der Entzündung des Olympischen Feuers setzte um 1.36 Uhr eine Gruppe von 7 britischen Nachwuchssportlern. Zum Ausklang intonierte Sir Paul McCartney zusammen mit dem Publikum den Beatles-Hit Hey Jude. Kurz vor Mitternacht deutscher Zeit hatte Hockeyspielerin Natascha Keller als Fahnenträgerin die deutsche Mannschaft als 73. Team in die Arena geführt. Nur etwa die Hälfte der 392 deutschen Olympiastarter waren beim Einmarsch der Nationen mit von der Partie. Nach der olympischen Auftaktparty gehören die Arenen bis zum 12. August den Sportlern, die in 302 Wettbewerben um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Nun ja, dann sieht man hier noch einmal die Bilder von der gestrigen Show. Auf der deutschen Homepage von ARD sieht man die stolze Fahnenträgerin Natascha Keller. die stolzierte also fahnenschwenkend in die Arena, die Hockey-Nationalspielerin natürlich, ins Olympiastadion. Dann Stimmung statt Gigantismus. Tolle Bilder eigentlich von der Entwicklung vom Agrarland über das Industriezeitalter bis heute. Diese riesigen Schlöte und Schornsteine, die da aus dem Stadionboden hervorwuchsen, das war schon beeindruckend, muss man sagen. War schon eine tolle Show. Diese Eröffnungsfeiern sind ja immer eine heikle Sache. Die erzeugten Bilder sollen ja ein Gastgeberland repräsentieren und werden von Milliarden von Fernsehzuschauern überall auf der Welt kritisch beäugt. Und wirken zum Teil noch Jahre oder sogar Jahrzehnte, wie die ARD schreibt nach. So spaltete die als sehr amerikanisch bezeichnete Feier in Atlanta 1996 mit dem kranken Muhammad Ali als Fackelträger die Gemüter. In Peking 2008 schickten die Macher 14.000 Menschen in die Arena, um die Welt von der Größe ihrer Nation zu überzeugen. Wohl wissend, dass er an solcherlei Gigantismus nicht herankommen würde, entschied sich Starregisseur und Oscar-Preisträger Boyle für eine stimmungsvolle Aufführung, typisch britisch eben. Vor den Augen der Königsfamilie sowie rund 130 Staatsoberhäuptern aus aller Welt führten mehr als 15.000 Freiwillige in einer farbenfrohen Inszenierung durch die Geschichte des Königreichs. Der einheimische Tour de France-Sieger Bradley Wiggins gab im gelben Trikot mit einem Gongschlag das ersehnte Startsignal für die rund dreieinhalbstündige Show. Erster Höhepunkt war der Auftritt von James-Bond-Darsteller Daniel Craig, bei dem auch die Queen selbst eine Rolle spielte. Da sah man dann diese kleine Genre-Szene, wenn ich das mal so nennen darf, wo die Queen abgeholt wurde von James Bond, um Königin Elisabeth II. Sicher zu den Spielen zu bringen, musste also der beste Mann ran. Aber wer mit James Bond fliegt, landet natürlich auf ungewöhnliche Weise im Olympiastadion. Das heißt, für diese Eröffnungsfeier hatte die uralte Elisabeth II. Erstmals in ihrer mehr als 60 Jahre währenden Amtszeit eine Filmrolle übernommen. Und dann gleich in einer Action-Szene an der Seite ihres Geheimagenten 007. Der holte die 86-jährige Monarchin im Buckingham Palace mit einem Hubschrauber ab, um mit einem Fallschirm im Stadion zu landen. Aber Achtung, es war nicht live, der Streifen war bereits vor ein paar Monaten abgedreht worden. Ja, dann eben, wie gesagt, diese ganze Show mit den Kühen, den Gänsen, die Schafe in diesem Stadion-Innenraum. Da war dann wirklich eine tolle bukolische Landschaft aufgeschüttet worden mit grünen Wiesen, Tieren und allerlei Bauernvolk, das sich dann nach und nach in eine Industrielandschaft mit rauchenden Schornsteinen verwandelte. Es sind unsere Inseln, die wir hier zeigen, das erläuterte Boyle und appellierte an den Nationalstolz der Briten. Dazu gehörten auch spektakuläre Effekte. Die 5 olympischen Ringe wurden an Ballons 34 Kilometer in die Höhe gezogen. Am Ende der Zeremonie sollten sie die Stratosphäre erreicht haben. Hübscher Gag. Naja, wenn man Geld hat, warum nicht? Kann man solche hübschen Gags sich natürlich erlauben. Das olympische London inszenierte sich anschließend als Kulturstadt. Eine große Rolle spielte dabei natürlich die britische Film- und, wie soll es nicht anders sein, die Musikgeschichte natürlich. Kinderchöre sangen God Save the Queen sowie nordirische, walisische, schottische und englische Volkslieder, um allen Teilen des Landes Tribut zu zollen. Stars wie die Arctic Monkeys, Mike Oldfield und Emil Sandy heizten den Zuschauern ordentlich an. Ein weiterer Gag-Höhepunkt war natürlich Herr Rowan Atkinson, Mr. Bean, als Überraschungsgast. Das Londoner Sinfonieorchester unter Leitung von Sir Simon Rattle spielte Chariots of Fire von Vangelis, während auf den Leinwänden Ausschnitte aus dem berühmten britischen Film gezeigt wurden. Als Überraschungsgast trat Komiker Rowan Atkinson alias Mr. Bean auf, der in einem Sketch den beliebten Film über die Olympischen Spiele 1924 ganz schön durch den Kakao zieht und als trotteliger Teil des Orchesters das Publikum natürlich, wie soll es nicht anders sein, zum Lachen brachte. Es entwickelte sich dann eine riesige Party als Symbol für die bunte und offene Gesellschaft Großbritanniens und Londons. Nun ja, wie gesagt, ein neues olympisches Spektakel. Ein Land inszeniert sich selbst. Da ist man meistens sehr großzügig und denkt, gut, bei so viel schlechten, brutalen, idiotischen Nachrichten, bei so vielen Massakern weltweit, bei so viel Elend, freut man sich doch ab und zu ein bisschen, wenn man etwas Schönes geboten kriegt. Natürlich auch mit dem bitteren Hintergedanken, das Geld fehlt vielleicht woanders. Aber das kann man natürlich immer und ständig sagen, wenn man etwas sieht, was nicht gerade mit Sozialarbeit zu tun hat. Das britische Militär, noch ein Rekord, stellte weitere 1200 Soldaten für den Einsatz bei den Olympischen Spielen in London ab. Das gab Olympiaminister, Achtung, den gibt's, Olympiaminister Jeremy Hunt am Dienstag bekannt, nachdem das private Sicherheitsunternehmen G4S erst vor gut 3 Wochen eingestanden hatte, nicht genügend Personal bereitstellen zu können, waren bereits kurzfristig 3.500 Soldaten in die britische Hauptstadt beordert worden. Insgesamt sind nun 18.200 Soldaten vor Ort im Einsatz. Schauen wir mal, was die Taz zu diesem Thema sagt. Die sind ja ganz schön begeistert. Die Spiele sind eröffnet, die Queen als Mr. Bean. Die großartige Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London hat gezeigt, Sport is very British. Sport ist Pop und es darf gelacht werden. Naja, ein schönes Kompliment eigentlich von der Taz an die britischen Organisatoren. London, was für eine Party. Das Feuer brennt, die ersten Medaillen werden vergeben, die Show läuft. Punk, Rock, Pop und bewegliche Dioramen mit Bildern aus der britischen Sozialgeschichte haben nicht nur die 80.000 Zuschauer im Londoner Olympiastadion begeistert. Die Eröffnungsfeier, die vom Regisseur Danny Boyle inszeniert hat, war umwerfend, hat aber auch gezeigt, Sport ist nicht so groß, wie es uns die Macher der Pekinger Spiele vor 4 Jahren weismachen wollten. Sport ist wichtig, aber nicht die ganz große Politik. Sport begeistert, Sport ist Pop. Und, auch das hat Boyle der Welt zeigen wollen, Sport. Sport is very British. Und dann beschreibt die Taz natürlich, was da alles so gezeigt wurde. Pop, Film, Musik, die Sozialgeschichte des Landes, industrielle Revolution, Arctic Monkeys. Mit Pop wird alles gut. Vielleicht sogar das fast schon ganz kaputtgesparte englische Gesundheitssystem, dessen National Health Service Boyle eine vielleicht letzte ganz große Würdigung hat zukommen lassen. Sozialdemokratismus kann richtig Spaß machen. Harry Potter, Mr. Bean und James Bond bringen dann das Paradies endgültig zurück auf die Insel. Alles Schwere, das im Protokoll der Olympischen Eröffnungsfeier oder einer Olympischen Eröffnungsfeier vorgesehen ist, der Athleteneid, das ist in der Fahne des Gastgeberlandes, die Hymne der Ausrichternation, die Eröffnungsformel des Staatsoberhauptes, das hieß in der Olympiafahne und das Entzünden des Olympischen Feuers, all das, was in Peking noch so schwer gewesen ist, kam am späten Freitagabend, beklatscht von den Athleten im Stadion, ganz leicht daher. Dann das Foto, die Queen mit James Bond an einem Fallschirm in den britischen Nationalfarben, in den Farben des Union Jack, auf dem Weg ins Olympiastadion herabschwebend. Ein Foto, wo die beiden da, Queen und James Bond, am Fallschirm hängen. wenn das kein Gag ist, meine Damen und Herren. Ich meine, man kann ja gegen diese Queen sagen, was man will, aber das ist wirklich ein toller Gag. Und dafür sollte man ihr eigentlich einen Applaus schicken. Hier aus dem Niemandsland. Ein Applaus, das haben wir noch nie gemacht. Aber warum nicht? Ein Applaus für die Queen von England. Ja. Olympischen Spielen 1928, die begannen am 28.07.1928, waren erstmals Frauen bei der Olympischen Leichtathletik vertreten. Ich habe hier ein altes Foto im Brockhaus Geschichtskalender. Da sieht man drei Damen, die laufen gerade durch die Zielgerade. Das ist Myrtle Cook aus Kanada. Die gewinnt den 100-Meter-Lauf der Frauen in Amsterdam 1928. Etwa ein Zehntel der 2800 Sportler, die an der 9. Olympiade, an den 9. Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam teilnahmen, waren Frauen. Zwar wurden einige Wettbewerbe, zum Beispiel Tennis, schon seit den Spielen von Paris 1900 auch für Frauen ausgerichtet, doch in der niederländischen Hauptstadt durften sie erstmals auch in den Königsdisziplinen Leichtathletik und Turnen antreten. Damit war die heftig umstrittene Frage, ob Frauen überhaupt an den Olympischen Spielen teilnehmen sollten, endgültig entschieden. Im Hochsprung, Diskuswerfen und in verschiedenen Laufdisziplinen, 100 Meter, 800 Meter und 4x100 Meter Lauf, durften sich Frauen aus 18 Nationen messen. Der 800 Meter Lauf wurde allerdings bis 1960 als, Achtung, für Frauen zu anstrengend, wieder aus dem Programm genommen, da viele Läuferinnen das Rennen aufgaben und einige zusammenbrachen. Spiele von Amsterdam brachten noch andere Neuerungen, die bis heute beibehalten wurden. Erstmals wurde das olympische Feuer entzündet. Griechenland führte den Einmarsch der Nationen an und die Sportler des Gastgeberlandes marschierten als Letzte ein. Die ersten Olympiastädte der Neuzeit waren übrigens 1896 Athen, 1900 Paris, 1904 St. Louis, 1908 London, 1912 Stockholm. Die Olympischen Spiele 1916 fielen wegen des Ersten Weltkriegs aus, natürlich. 1920 dann in Antwerpen und 1924 noch einmal in Paris. Eine Neuigkeit ist natürlich bei diesen Spielen jetzt in London die Tatsache, dass da zum ersten Mal Frauenboxen als Disziplin eingeführt wurde. Ob das gut ist und ob da alle Frauen mit einverstanden sind, das wage ich hier mal ganz klar zu bezweifeln. Ob Frauenboxen wirklich ein Fortschritt auf dem Weg zur totalen Frauenemanzipation sein kann und sein sollte, das wage ich auch zu bezweifeln. Bleiben wir ein bisschen beim Thema Olympiade. Der Spiegel, den hatten wir noch nicht zitiert, der tituliert hier Cool Britannia, Olympische Sommerspiele 2012. So lässig war noch nie eine Eröffnungsfeier bei Olympischen Spielen. Die Queen springt aus dem Hubschrauber und David Bowie empfängt die Mannschaften. Auch wenn Regisseur Danny Boyle manchmal ein paar Ideen zu viel hatte, die Spieler hatten an diesem Abend einen guten Start. Starts Oberhäupter und Regierungschefs werden zu den Spielen in London erwartet. Die Anreise der übelsten internationalen Politverbrecher konnte die britische Regierung verhindern. Trotzdem werden wohl etliche Autokraten mit dabei sein, auf Geheiß der Olympia-Funktionäre. Also ein olympischer Rekord. 120 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt werden und waren am gestrigen Freitag im Buckingham-Palast von der Queen empfangen worden. Danach kutschierte man die Würdenträger unter größtem Sicherheitsaufgebot gemeinsam zur Eröffnungsshow ins Olympiastadion. Einige Potentaten aber, die in der olympischen Familie des IOC eigentlich besonders vernetzt sind, bestens vernetzt sind, müssen diesmal daheim bleiben. Etwa Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko, Europas letzter Diktator, so nennt man ihn gerne. So nennen ihn gerne die demokratischen Autokraten, die uns regieren. Der ist also verhasst, weil man ihn nicht unter Kontrolle hat. Hätte man ihn unter Kontrolle, wie die saudi-arabischen Diktatoren und dieses ganze Diktatorengesindel vom Golf, dann wäre er natürlich ein Autokrat. Naja, der lässt zwar die Frauen einsperren, und die auch aus dem Auto peitschen, wenn sie es mal wagen sollen, mit dem Auto auf die Straße zu fahren. Aber immerhin, das sind doch unsere Diktatoren und die verhätschelt man doch gerne. Aber pfui Teufel, Alexander Lukaschenko, pfui, pfui, pfui. Aber Achtung, Lukaschenko ist Träger des Ordens des Europäischen Olympiakomitees EOC. Die britische Regierung will den Sportkameraden nicht sehen, der, wie die Moskauer Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtete, seine Sportler, Zitat, vor die Aufgabe gestellt hat, 25 Medaillen, darunter 5 Goldmedaillen zu gewinnen. Das würde natürlich niemand anderem einfallen. Weißrusslands Staatschef, der selbstverständlich auch das Nationale Olympische Komitee seines Landes führt, steht wegen Unterdrückung der Opposition, das ist ja furchtbar, auf der schwarzen Liste der Europäischen Union. Der unterdrückt also die Opposition. Das könnte hier natürlich nicht passieren. Hier wird natürlich niemals ein Gewerkschafter eingesperrt, der vor der Börse steht und ein Zettelchen verbrennt. Eine Gewerkschafterin, die würde hier niemals eingesperrt und dann von einem Richter zu 30 Jahren angeklagt werden. Das kann nur in dem bösen Weißrussland passieren. Oder dass Leute auf der Straße zusammengeschlagen werden, junge Menschen, während oder nach einer Demonstration. Das passiert natürlich nur in Weißrussland. Das würde hier in dieser freien, allerfreisten Stätte der Welt niemals passieren. Oder dass Menschen von einer Diktatur, die Hälfte der Bevölkerung, in die Armutsgrenze getrieben wird. Sowas gibt es natürlich nur in Weißrussland. Das könnte hier bei uns niemals passieren. Also pfui, der böse Diktator Lukaschenko. Den Bann treffen aber auch noch andere Bösewichte. Den Greisen Robert Mugabe aus Simbabwe, der sich vor der Fußball-WM 2010 mit dem FIFA-Goldpokal zeigen durfte. Pfui, Robert Mugabe. Willkommen, Scheichs vom Golf. Oder General Frank Bainimarama, der sich 2006 auf den Fidschi-Inseln an die Macht putschte. Pfui Teufel, Bainimarama, weg mit dir! Dann ein gewisser Antonio Inyal, der im April den Militärcoup in Guinea-Bissau anführte. Pfui, weg mit dir, weg mit dir! Lukaschenko, schreibt der Spiegel, zürnt nun in heimischen Medien. Die Sommerspiele 2012 sind politisiert und schwer beschädigt, während wir eine Insel des freien Denkens und der Unabhängigkeit sind. Naja, dass dieser Mann ein Diktator ist, stellt niemand in Abrede, aber dass dieser Mann ausgerechnet ein Diktator ist, den man nicht kontrolliert und ihn deshalb aussperrt, während man die vom Westen kontrollierten Diktatoren, die noch viel Böseres angerichtet haben als dieser Lukaschenko, mit Handkuss empfängt und ihnen Honig und Juwelen um die Bärte schmiert, das ist der Skandal und das ist die Heuchelei. Und das muss man eigentlich immer wieder hervorheben, wenn man über solche Verbannungsaktionen in der Presse auch und von unseren Lichtgestalten der Demokratie spricht und berichtet. Sonst macht man sich halt mitschuldig als Heuchler und als Schweinepriester in diesem Geheule mit einzustimmen, in diesem Chor der dressierten Heuler für die Menschenrechte anderswo, nur nicht hier und nur nicht bei uns und nur nicht in unseren Diktaturen. Der Spiegel zählt dann noch alle möglichen Diktatoren auf. Das geht über Kim Jong-un, der bleibt nämlich daheim. Dann Wladimir Putin, der wird auch schon zu den Diktaturen gerechnet. Mahmoud Ahmadinejad. Dann Leute wie Islam Karimov aus Usbekistan. Auch ein ganz übler Finger, ein übler Schurke. Dann sein Pendant Gurbanguly Berdimuhamedov aus Turkmenistan. Die wollen natürlich kommen, obgleich Human Rights Watch anlässlich der Spiele darauf hinwies, dass deren Herrschaftsbereiche zu den schlimmsten Diktaturen der Welt zählen. Einer von Karimovs engsten Vertrauten, Gafur Rachimov, den Kenner schon für den eigentlichen Boss in Usbekistan halten, hat ebenfalls etliche Sportfunktionen. NOK-Chef, Vizepräsident des Weltamateurboxverbandes und so weiter und so weiter und so weiter. Dann werden genannt Scheich Nasser bin Ahmad al-Khalifa, Thronfolger von Bahrain. ein ganz übler Bursche, Massaker, Anstifter gegen die Demonstranten im eigenen Lande. Mit Hilfe Saudi-Arabiens hat man da die Leute abgeschlachtet und massakriert. Kein einziger Protest kam von westlicher Seite. Warum? Ich muss immer wieder betonen, ist ja einer von uns kontrolliert. Dieser Bluthund war beteiligt an der blutigen Niederschlagung des arabischen Frühlings in der Golfmonarchie, in der Golfdiktatur. Das Europäische Zentrum für Menschenrechte übermittelte Premier David Cameron, ein Superdemokrat natürlich auch, Beweise dafür, dass die Hoheit die Verhaftung von rund 150 Athleten, Trainern und Schiedsrichtern organisierte. Zeugen haben bestätigt, der Prinz habe sie im Gefängnis persönlich mit Fußtritten traktiert. Das Königshaus wies die Vorwürfe in einem offiziellen Statement natürlich zurück. Dann noch andere illustre Gestalten. ICO-Mitglied ist der ägyptische General Munir Sabet, Schwager Mubaraks, ein Waffenhändler, dem schwere Korruption und Geldwäsche vorgeworfen wird. Der Bruder der Kleptomanin Susanna Mubarak kam bei der Privatisierung von Staatsfirmen auf wundersame Weise zu märchenhaften Reichtümern. Könnte hier nicht passieren. Unsere kommen natürlich nicht zu märchenhaften Reichtümern, auch nicht auf wunderbare Weise, denn sie haben das alles mit ehrlicher Arbeit verdient. Aber dieser Kleptomane, diese Kleptomanen, Araber, die muss man natürlich anprangern. Und ja, so sieht's halt aus in unserer Presse. Wenn man dieses Thema anschlägt, dann sieht man natürlich immer die Strohhalme in den Augen der anderen und die Balken in den eigenen Augen sieht man nicht. Wie viel Kleptomanen und korrupte Geldraffer sitzen hier in den Olympischen Komitees. Überhaupt das Internationale Olympische Komitee ist eine Geldsaugmaschine, ist ein Bestechungsmechanismus, wo der Präsident und die Funktionäre die Millionen nur so zugeworfen kriegen, natürlich von den Ländern, die sie bestechen wollen, um ja die Olympischen Spiele zu ihnen zu holen. Wenn man dann halt irgendwelche arabischen Potentaten hinstellt als ganz schlimme Menschenrechtsverletzer und Diebe und was weiß ich nicht, dann kann man nur sagen, ha, ha, ha. Heuchler, Schweinepriester. Lügner. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 28. Juli 2012. Die aktuellen Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Spiele in London eröffnet. Dazu hatten wir gerade schon jede Menge gebracht. Die Spiele wurden als cool, beziehungsweise die Eröffnungsshow als cool, very British und very interesting und very harmonyful bezeichnet. Und das haben wir auch hier bestätigen können. Dann zum Thema Waffenhandel. Weltweiter Waffenhandel bleibt außer Kontrolle. Kein Abkommen auf UN-Konferenz. Es gibt weiterhin kein weltweites Abkommen zur Kontrolle des Waffenhandels. Nach vierwöchigen Verhandlungen ist die UN-Konferenz gescheitert, da sich die 193 Teilnehmerstaaten nicht einigen konnten. UN-Generalsekretär Ban sprach von einem Rückschlag. Schuldzuweisungen gab es auch in Richtung USA. Natürlich, die größte Waffenlobby sitzt in den USA und die lassen sich natürlich nicht in die Karten gucken bzw. nicht ins Geschäft pfuschen. Die wollen so viel Waffen verkaufen, wie es nur geht. Dafür sind Kriege und Konflikte notwendig und Diktatoren, die diese Waffen kaufen. Das ist ein Markt und diesen Markt will man unbedingt erhalten. Um diesen Markt zu erhalten, muss man Folgendes machen. Konflikte und Spannungen weltweit schüren und Diktatoren an der Macht halten bzw. an die Macht putschen. Die Waffenlobby der USA. Thema Bürgerkrieg in Syrien. Internationale Sorge vor Blutbad in Aleppo, heißt es hier offiziell. Seit wann machen die sich Sorgen vor einem Blutbad, wo sie doch selber so gerne mitmischen und natürlich auch selber dieses Blutbad finanzieren? Angesichts der massiven Truppenkonzentration in und um die Millionenstadt Aleppo wächst international die Furcht vor einem weiteren Blutbad in Syrien. UN-Generalsekretär Ban rief Präsident Assad auf, die Offensive zu stoppen. Deutlich wurde der türkische Premier Erdogan: Wir können keine Zuschauer bleiben. Das heißt, wenn die von Ihnen aufgerüsteten Söldner jetzt was auf die Fressen kriegen, wenn Sie mir diese Bemerkung so salopp erlauben, meine Damen und Herren, dann ist man natürlich besorgt. Wenn man sie aber reinschickt und lässt Regierungsgebäude in die Luft jagen, Bomben legen, Leute abknallen, dann ist das natürlich ein Befreiungsunternehmen von Demokraten, die da etwas anderes wollen als diesen bösen Assad. Auch hier wieder stoßen wir natürlich auf die international so gern gepflegte Heuchelei und Doppelzüngigkeit. Dann haben wir hier die Meldung: Amoklauf von Aurora. Kinoattentäter, so kommt jetzt raus, war in psychiatrischer Behandlung. Und zwar bei einer Spezialistin für Schizophrenie. Das teilten die Anwälte des 24-jährigen Holmes dem Gericht mit. Der Psychiaterin hatte Holmes vor der Tat einen Notizblock mit Mordskizzen geschickt. Das sind natürlich fürchterliche Anschuldigungen. Wenn das wahr ist, muss man sich natürlich fragen, ist da das Ärztegeheimnis eigentlich noch angebracht? Dann steht die Welt-AIDS-Konferenz in Washington kurz vor dem Abschluss. Die ARD-Tagesschau-Seite meldet hier kein Durchbruch, aber ein Signal des Aufbruchs. 6 Tage haben die rund 25.000 Teilnehmer der Welt-AIDS-Konferenz in Washington diskutiert und neue Studien und Statistiken vorgestellt. Den großen Durchbruch gab es nicht. Von dem Treffen ging aber ein Signal des Aufbruchs aus. Konkrete Forderungen hätte der frühere US-Präsident Clinton gestellt. Dann gibt's hier was zum Thema Bodenreform in Rumänien. Am Sonntag stimmen die Rumänen über eine Amtsenthebung vom Präsident Basescu ab. Sein Ansehen ist wegen des Sparkurses gesunken. Seine Anhänger sehen aber eine Kampagne der Regierung von Ministerpräsident Ponta hinter der geplanten Abwahl. Sie wollen das Referendum boykottieren und so weiter. Dann gibt es eine Meldung über Serbien. Serbien hat eine neue Regierung. Der Ex-Sprecher von Milosevic ist neuer Ministerpräsident. Die alten politischen Kräfte in Serbien sind wieder am Zug. Sie versprechen einen Neuanfang. Ex-Sprecher von Machthaber Milosevic, Dacic Milosevic, muss man sagen, wurde vor das NATO-Gefängnis, vor das NATO-Tribunal geschleppt und ist im Gefängnis gestorben, ohne dass der Prozess jemals durchgeführt bzw. ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte. Dieser Dacic also ist zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Dacic erklärte, die EU-Annäherung sei ein wichtiges Ziel, mit der Vergangenheit will er sich aber nicht beschäftigen. Eine Meldung aus Nordirland: Untergrundkämpfer gründen neue IRA. Der gewaltsame Unabhängigkeitskampf der IRA schien nach dem Karfreitagsabkommen mit Großbritannien von 1998 beendet. Mehrere militante Splittergruppen haben sich nun jedoch zu einer neuen IRA zusammengeschlossen, um den bewaffneten Kampf wieder aufzunehmen. Das ist natürlich eine schlechte Nachricht für die Machthaber in London. Die hören das bestimmt nicht gern, dass da wieder militanter Widerstand in Nordirland aufgebaut wird. Ja, Eine Nachricht aus Amiland. Die US-Konjunktur kühlt weiter ab. Die Prognosen wurden gesenkt. Die US-Regierung hat ihre Wachstumsprognose für dieses und das kommende Jahr gesenkt. Sie geht jetzt nur noch von 2,3% Wachstum aus. Auch die Zurückhaltung der Verbraucher wirkt sich negativ auf die Konjunkturdaten aus. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Quartal nur um 1,5%. Kommen wir zum Thema Film, Kino, Kultur. Susanne Lothar ist tot. Wer Susanne Lothar 1988 in Peter Zadeks Lulu am Deutschen Schauspielhaus erleben konnte, der wird sie nie vergessen, wie sie als wunderbar verstörendes Weibsbild über die Bühne tobte. Dem breiten Publikum wurde sie durch Das weiße Band von Michael Haneke bekannt. Sie verstarb mit nur, das muss man leider mit Wehmut sagen, mit nur 51 Jahren. Dann gibt es weitere Nachrichten zum Thema Titanic und Papst. Die Titanic legte noch einmal nach. Nachdem der Papst eine einstweilige Verfügung gegen das Cover der letzten Ausgabe des Frankfurter Satiremagazins erwirkt hat, folgt nun ein weiteres Titelblatt mit dem Papst. Dies sei aber juristisch geprüft, das sagte Chefredakteur Leo Fischer gegenüber Hessischer Rundfunk Online. Der Streitpunkt zwischen Papst und Magazin waren die Vorder- und Rückseite der letzten Titanic- oder Titanic-Ausgabe, die den Titel trägt Halleluja im Vatikan, die undichte Stelle ist gefunden. Das Blatt zeigte den Papst einmal von vorn und einmal von hinten. Von vorn war er gelb bekleckert, von hinten braun, jeweils in der Leibesmitte. Bis vors jüngste Gericht, der Papst fühlte sich in seiner Persönlichkeit, in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und beauftragte eine Bonner Anwaltskanzlei, eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Das Hamburger Landgericht entsprach dem Antrag, die Titanic änderte daraufhin das Titelblatt. Darauf hatte der Papst nun zwei Fanta-Flaschen in der Hand, besudelt war er nicht mehr. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. Darauf hatte der Papst nun zwei Fanta-Flaschen in der Hand. Wie gesagt, besudelt nicht mehr. Die Redaktion legte Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung ein, die ein Ordnungsgeld von, Achtung, 250.000 Euro vorsah und kündigte an, notfalls bis vors jüngste Gericht zu gehen. Und auch wenn es, wie in diesem Fall, in Hamburg tagt. Nun gibt's einen neuen Coup. Das Cover der August-Ausgabe zeigt nun Papst Benedikt XVI., dessen Soutane voll von Händeabdrücken, Handabdrücken und Fingerfarben und roten Kussmündern ist. Betitelt ist das Blatt mit »Kein Grund zum Klagen, der Papst bleibt sauber«. Auch dieses Cover ist durchaus anzüglich. Doch Leo Fischer, der für die Inhalte des Magazins verantwortlich ist, erklärte gegenüber Hessischer Rundfunk Online, dass dieses Mal das Cover vor der Publikation juristisch abgeklopft und geprüft worden sei. Wir halten dieses Cover für eine eindeutige Liebeserklärung an den Papst, die dieser eigentlich nicht missverstehen kann, so Fischer. Nach dem aktuellen Stand der Auseinandersetzung rund um die einstweilige Verfügung geht es noch immer um die Prüfung des Sachverhalts. Danach würde ein mündlicher Verhandlungstermin festgesetzt, es sei denn, dass das Landgericht kein einziges unserer Gegenargumente anerkennt, so Fischer. Aber immerhin umfasse der Widerspruch der Redaktion 15 Seiten und er glaube nicht, dass die Richter darin auf der Suche nach einem anerkennenswerten Argument nicht fündig werden könnten. Okay, die nehmen das also ganz schön mit Spaß und Humor. Dann gibt es zu vermelden, dass Elton John ein Buch herausgegeben hat, Love is the Cure. Jetzt versucht er sich als Autor. Singen ist Elton John scheinbar nicht genug. Jetzt hat er mit Love is the Cure sein erstes Buch verfasst. John schreibt über Prominente, die an AIDS gestorben sind, wie Freddie Mercury, aber auch über unbekannte HIV-Infizierte. Er glaubt, dass AIDS besiegt werden kann. Dann ist der Wiener Künstler Franz West gestorben. Im vergangenen Jahr nahm er noch den Ehrenlöwen der Venedig Biennale entgegen und freute sich über den Preis und das schöne Wetter. Franz West, der Schöpfer der Passstücke, ist am Donnerstag im Alter von 65 Jahren in Wien gestorben. Eine Nachricht zum Thema Musik. Die besten Jugendorchester der Welt sind in Berlin, und zwar vom 27.07. bis zum 12.08.2012. Die ganze Veranstaltung heißt Young Euro Classic. Zum 13. Mal heißt es Vorhang auf für die besten Jugendorchester der Welt. Bei Young Euro Classic zeigen fast 1300 Musiker aus den unterschiedlichsten Ländern in mehr als 30 klassischen und zeitgenössischen Konzerten ihr Können. Moskau zu besuchen, erlitt er einen tödlichen Herzanfall. Und nun bittet sie das Bundeskriminalamt um ihre Aufnahme. Dann dieser große Skandal um die Aufführung des Fliegenden Holländers. Da gab es doch Zoff. Die Bayreuther Festspiele haben mit einer Inszenierung von Der Fliegende Holländer begonnen. Der kurzfristig eingesprungene Samuel Jun konnte das Publikum überzeugen. Den Mitschnitt der Oper kann man übrigens in voller Länge hören. Wer da Interesse hat, der geht zu ARD Mediathek und kann sich da den ganzen Mitschnitt, hallo, hallo, das ist kein Pappenstiel, anhören bzw. sogar runterladen. Ein toller Service eigentlich für alle Klassik-Fans. Dann müssen wir hier noch erwähnen, zum Thema Kultur, dass die Comic-Verfilmung The Dark Knight Rises, dieser Batman-Film, leider, leider unvergessen bleiben wird, nämlich überschattet durch den Amoklauf. Der Amoklauf während einer Vorpremiere in den USA wirft einen düsteren Schatten auf den neuesten Batman-Film. Mit The Dark Knight Rises, der Schwarze Ritter erhebt sich, könnte man sagen, beendet Regisseur Christopher Nolan seine Trilogie über Gothams maskierten Beschützer. Die Kardinäle, die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls transparenter zu machen und gläserne Opferstücke einzuführen. Diese Meldung ist streng vertraulich und nur für die Händler bestimmt. Lord Stanley, bei ihrem letzten Besuch auf dem Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss 5 Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkellner hielt. Und nur noch eine Meldung vom Sport. Der weltbekannte Bergsteiger Reinhold Messler brachte seine Frau in die Eiger Nordwand zur Entbindung. Elisabeth nicht so schöne Beine hätt, hätt sie viel mehr Freud an dem neuen langen Kleid. Doch da sie Beine hat, tadellos und kerzengrad, tut es ihr so leid um das alte kurze Kleid. Das kann man doch verstehen, beim Gehen, beim Drehen kann man jetzt nichts mehr sehen und niemand weiß Bescheid. Ja, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt, hätt sie viel mehr Freud an dem neuen langen Kleid. Thank you. Dieses Lied habe ich als Hommage gedacht an einen Sänger, an Siegfried Arno, den jungen Hamburger Modezeichner mit Ambitionen zum Theaterspiel. Der war über den Ausgang seines Vorsprechens am Theater des Nachbarortes Harburg vermutlich etwas irritiert, denn sein pathosgeladener Auftritt mit einer Passage aus Schillers Maria Stuart löste ebenso Begeisterung wie Heiterkeit aus. Und er wurde engagiert als Komiker. Siegfried Arno machte das Beste daraus. Er avancierte zu einem der beliebtesten Schauspieler im heiteren Bereich, ob auf der Bühne oder im Film. 1933 sieht er sich jedoch gezwungen, Deutschland zu verlassen, um nach etlichen Stationen in Europa schließlich in Amerika sesshaft zu werden. Eines der vielen Schicksale eines deutschen Juden, der durch die Nazis vertrieben wurde. Von der CD Geliebt, Verjagt, Ermordet, jüdische Künstler und ihre Hits der 20er und 30er Jahre. Herausgegeben übrigens von Heinz Rudolf Kunze, dem Musiker und Komponisten, und Herrn Wolfgang Thierse, dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages. Und ehemaliger Vorsitzender der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Siegfried Arno, gestorben 1975, geboren 1895. Naja, hier ein bisschen Sommerstimmung, Möwen und Wellen hier am Strand der Barceloneta von Barcelona. Ich schlage vor, wir hören uns noch das Lied von Josef Schmidt an. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Josef Schmidt. Vielleicht bringe ich zuerst die Bio und dann hören wir das Lied. Der Sänger aus der habsburgischen Bukowina wird am Wiener Konservatorium und an der Berliner Hochschule für Musik ausgebildet. Über den Künstler, der bei den nationalsozialistischen Machthabern bald verfemt ist, geht das Gerücht, er sei von Zwergwuchs, von überaus hässlicher Gestalt und unzähligen Narben entstellt. All das ist einer nicht nachvollziehbaren Antipropaganda zuzuschreiben. Aber bereits seine Körpergröße von nur 1,54 Meter steht der Bühnenkarriere eines Heldentenors damals im Wege. Jedoch keineswegs einem Erfolg im Rundfunk oder auf Schallplatte. Vor allem bei einer so einmalig schönen Stimme. Doch Josef Schmidt war es nicht vergönnt, sein Können gebührend gewürdigt zu sehen. Nach jahrelanger Flucht vor den Nazischergen stirbt er 1942 in einem Schweizer Internierungslager. Josef Schmidt, 1904 bis 1942. Seine Stimme jetzt im Niemandsland. Das Lied heißt »Heute ist der schönste Tag in meinem Leben«. Ist der schönste Tag im Monat Mai. Josef Schmidt, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Geliebt, verjagt, ermordet. Jüdische Künstler und ihre Hits der 20er und 30er Jahre im Niemandsland heute vorgestellt. Zwei jüdische Künstler. Noch eine dritte, eine Künstlerin, Gitta Alpa. Wer kann so schön sein wie deine Lieder? Frau Gitta Alpa, die lebte von 1903 bis 1991, hat also auch das Nazireich überlebt. Die wird in der ungarischen Hauptstadt Budapest als Gitta Kalich geboren. An der dortigen Musikhochschule lässt sie sich zur Opernsängerin ausbilden und ist bald an den führenden Häusern in Europa zu Gast. Ende der 20er Jahre wird Berlin ihr neues Domizil. Dort verlegt sie sich auf die Operette und brilliert darüber hinaus in Filmen und auf Schallplatte. 1932 heiratet sie den Schauspielerkollegen Gustav Fröhlich, der sich aber bald dem Druck der Nazischergen beugt und sich wieder von ihr trennt. Gitta Alpa ist gezwungen zu fliehen. In Kalifornien, an der Westküste der USA, findet sie schließlich ihre neue Heimat. Gitta Alpa im Angedenken an eine Künstlerin, eine jüdische Künstlerin, die von den Nazis verfolgt wurde und die fliehen musste. Niemandsland.

einen sehr interessanten und spannenden Film gesehen, der uns etwas über die Anstrengung und das Vertrauen erzählt hat. Der Film heißt Die Rote Zora und der deutsche Regisseur ist Peter Carano. Die Rote Zora ist ein Abenteuerfilm mit Lindsay Lohan und Jakob Knoblauch in den Hauptrollen. Der Film hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Handlung spielt in den 30er Jahren in Kroatien. Der Film erzählt die Geschichte eines Jungen, dessen Mutter gestorben ist und der reist, um seinen Vater zu suchen. Der Junge heißt Branko und in einer neuen kleinen Stadt trifft er die Bande der Roten Zora, die aus vier Mitgliedern besteht. Zora, Waffle, Nicola und Duro. Diese Jungen gehen nicht in die Schule und klauen, was sie können, weil sie sehr arm sind. Außerdem gibt es in dieser Stadt einen Tyrannen, der Karaman heißt und der alles manipuliert. Die Handlung ist unterhaltsam und die Darsteller sind sehr gut. Besonders Mario Adolf in der Rolle des Fischers Gorian ist glänzend. Meine Lieblingsszene ist, wenn die Polizei Zora und Branko verfolgt, ohne sie einzuholen. Es ist sehr lustig, weil beide Polizisten wie zwei Blodaffen aussehen. Obwohl es ein Kinderfilm ist, kann ich ihn allen empfehlen. Ja, das war meine Schülerin Maricel, vielen Dank. Die hat ihre Filmkritik verlesen. Und der Film ist wirklich klasse, Die Rote Zora, ein Film für Jugendliche und ältere Kinder. Kinder ab 12 sollten sich diesen Film angucken. Silence tenté monte et se décide à ne plus revenir. Tendre et intrépide, à quoi va-t-elle s'unir? Heute Abend macht mein Herz Engel singen, die sich erinnern. Eine Stimme, fast meine, durch zu viel Stille versucht, steigt auf und entschließt sich nicht mehr wiederzukehren. Zart und unerschrocken, womit wird sie sich vereinen? Patricia Kaas mit dem Rilke-Gedicht Verge. Auf Deutsch und auf Französisch gesprochen von dem Rilke-Projekt-Album 4. Das ist mittlerweile das vierte Rilke-Projekt-Album. Verger, Obstgärten, Patricia Kaas. Von den Herrschaften Schönherz und Flair, sehr geschmackvoll gestaltet und musikalisch komponiert. In YouTube gibt es natürlich allerlei und alles. YouTube ist wie das Universum selbst. Ich habe mittlerweile alles gefunden, was ich suchte, und dann auch alles gefunden, was ich überhaupt nicht suchte. Und immer, wenn ich neue Anregungen brauche, dann tippe ich einen Namen oder ein Thema ein, gehe in YouTube und dann gucke ich mal, was es da so alles gibt an Hör- und Sehmaterial. Und da findet man natürlich den größten Blödsinn und den ernstesten, ernstzunehmendsten Sinn. Unsinn und Sinn sind da dicht beieinander. Eine geheime, unveröffentlichte Rede von Angela Merkel gibt es da. Für alle, die sich ein bisschen auskennen, natürlich schnell als Satire zu erkennen. Aber diese Satire ist gut. Und ich bringe sie euch mal. Es ist ein knappes 48-Sekunden-Stück. Und das lohnt sich zu hören, was die Herrschaften hinter verschlossenen Türen, so heißt es da, wirklich denken. Liebe Freunde, wenn wir auf die ersten 3 Jahre unserer Regierungszeit blicken, dann sehen wir zweierlei. Die Zahl der Arbeitslosen wurde gemehrt, gefolgt von einer weltweiten Wirtschaftskrise. Nirgendwo wird das so deutlich wie in unserer Partei. In der Partei, deren Mitglieder sich seit über 60 Jahren für die Krise der internationalen Finanzmärkte eingesetzt haben. Und das ist wichtiger als Druckmaschinen, Kaffeefilter, Plüschtiere und Deutschland. Das ist eine wirkliche Leistung, liebe Freunde. Ja, da hat sich ein Witzbold einen kleinen Scherz erlaubt und hat natürlich an den entscheidenden Stellen etwas in die Stimme von Frau Merkel reingeschnitten. Auch das ist in YouTube. Wie gesagt, alles, alles, alles. Was uns allerdings im Moment große, große, große Sorgen macht, ist die Situation unserer vom Finanzdiktat usurpierten Staaten. Die Lobbyisten haben sich in den Parlamenten und in den Regierungen dermaßen breit gemacht, dass sie eigentlich nur noch finanzkapitalfreundliche Regelungen und Gesetze diktieren, dem Volk diktieren. Dieser Vorgang ist so ungeheuerlich und so einmalig in der Geschichte der Menschheit, und die Menschen sind so konfus und desorientiert über diese Ratingagenturen und dieses unglaubliche Gemisch aus fremdem, rätselhaftem Vokabular, das da ständig den Massen gepredigt wird, von Risikoprämien und von Druck der Märkte und von irgendwelchen Rettungsschirmen und was da alles erzählt wird, das kann sich ja kein normaler Mensch so richtig vorstellen. Da bedarf es immer weiter und immer wieder der Aufklärung, und auch das ist das Gute in YouTube. Hier gibt es natürlich nicht nur Satire und Unsinn, sondern hier gibt es auch interessante Menschen, die etwas Interessantes zu erklären und zu sagen haben. Dirk Müller und Sarah Wagenknecht über die Einkommen der großen Banken. Herr Müller, manche sagen, wir sind jetzt irgendwie durch, und andere sagen 2013, dann geht es besser. Sind wir durch? Wir sind definitiv nicht durch, im Gegenteil. Die Situation verschärft sich von Jahr zu Jahr weiter. Diese extreme Explosion der Verschuldung, die wird immer größer werden. Bei immer weniger sammelt sich dieses Kapital an und immer mehr geraten diese Verschuldung rein. Und wenn die Bürger keine Schulden mehr aufnehmen können, so wie es im Moment der Fall ist in Amerika, wir haben schlichtweg keine Schuldner mehr, die in der Lage sind, neue Schulden aufzunehmen, weil sie einfach die Bonität nicht mehr haben, dann kommt als letztes der Staat und nimmt in deren Namen diese Schulden auf. Das erleben wir im Augenblick. Ganz faszinierend in dem Zusammenhang. Die Banken bekommen das Geld nahezu umsonst geliehen für 0,% für 1% von den Zentralbanken geliehen, nehmen dieses Geld, um es dann dem Staat wieder zu leihen, indem sie Staatsanleihen kaufen für 3,5% und verdienen damit Geld. Und der Staat braucht dieses Geld, um die Banken zu retten. Das ist pervers, aber es funktioniert auf diese Art und Weise. Und wir kriegen dieses Problem nicht weg. Die Verschuldung ist so immens hoch, wir zahlen jetzt schon als Bundeshaushalt 42 Milliarden Euro Zinsen pro Jahr. Das ist der zweithöchste Posten. Dieses Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Hat vorher schon gefehlt, fehlt jetzt. Es wird am Ende der Krise, wann immer das sein wird, wenn wir ein Ende sehen, 2013 folgende, werden wir bei 100 Milliarden Zinszahlung liegen. Von was wollen wir das bezahlen? Wir werden irgendwann aber dann, nicht hinkommen, die Schulden zu streichen. Herr Müller, dann ist doch irgendwas an dem ganzen System, was einfach nicht stimmt. Ja, korrekt. Frau Wagenknecht, was stimmt nicht an diesem System? Na, es stimmt nicht, dass die Einkommensverteilung falsch ist. Also Einkommen heutzutage häuft sich bei einer sehr, sehr kleinen Schicht. Die hat im Grunde so viel, dass sie überhaupt keine unerfüllten Bedürfnisse mehr hat. Das heißt, die schiebt dieses Geld auf die Finanzmärkte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Mehrheiten von Menschen, also gerade in den USA waren da die Schleusen offen, aber ich sehe das auch in Deutschland durchaus kommen, die viel weniger Geld haben, als sie eigentlich brauchen. So, und entweder schränken die ihren Konsum ein, das haben sie hier in Deutschland gemacht in den letzten Jahren, oder aber sie verschulden sich. Das haben sie in den USA lange Zeit gemacht, das können sie aber jetzt in Zukunft nicht mehr. Und dann, so wie Herr Müller das gerade erläutert hat, der Staat ist jetzt im Grunde der Schuldner last resort. Also der ist im Grunde gerade noch der letzte kreditwürdige Schuldner. Aber auch das ist begrenzt. Und wir haben ja jetzt schon Fälle gehabt, wo auch Staaten, also es gab natürlich Debatten sogar über Großbritannien, das ist dann alles jetzt erstmal wieder vom Tisch, aber auf Dauer ist das alles nicht gesichert. Das heißt, das Grundproblem ist, wir bräuchten eine völlig andere Einkommensverteilung. Einkommen muss dahin, wo ungestellte Bedürfnisse sind, wo Leute tatsächlich. Ja, aber wo soll das Einkommen dann herkommen? Ja, das Einkommen wird ja wirtschaftlich generiert. Und wir haben eine Politik gehabt, all die Jahre, die alles dafür getan hat, mit ihrer Steuerpolitik, mit Deregulierung des Arbeitsmarktes, mit Sozialraub, Einkommen eben von unten nach oben umverteilen. Und wir brauchen gerade also eine umgekehrte Steuern. Umverteilung. Also wir brauchen eine hohe Besteuerung von Vermögen meines Erachtens. Wir brauchen eine höhere Besteuerung gerade auch von bestimmten Finanztransaktionen. Wir brauchen eine höhere Besteuerung auch von Spitzenverdiensten. Und wir brauchen eben ein besseres Sozialsystem, mehr Sozialleistungen, höhere Löhne, um tatsächlich Nachfrage dort zu generieren, wo Einkommen tatsächlich verdient wird. Weil alles andere ist absurd. Also es ist völlig krank im Grunde. Hey, alright, get up, she rises, alright, get up, she rises, alright, up in our rooms, alright. The drunken sailor, what shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Alright, get up, she rises, alright, get up, she rises, alright, up she rises, alright. What shall we do with the drunken bucket? What shall we do with the drunken bucket early in the morning? All right, and up she rises, all right, and up she rises, all right, and up she rises early in the morning. Lasst sie verhungern, die Krisenverbrecher. Und steckt euer Geld unter die Matratze, early in the morning. Habt keine Angst vor den kleinen Dieben. Habt lieber Angst vor den großen Dieben, early in the morning. All right, up she rises, all right, up she rises. Ha ha! Early in the morning. Nochmal! All right, up she rises, all right, up she rises, all right, up she rises, early in the What shall we do with the Medienrummel? What shall we do with the Medienrummel? Early in the morning. All right, up she rises. All right, up she rises. All right, up she rises. Gönnt euch das Abo und wechselt die Zeitung. Aha. Und schmeißt euer Fernsehen aus dem Fenster. Early in the morning. All right, up she rises. All right, up she rises. All right. Up she rises, early in the morning. What shall we do mit der Krisenregierung? What shall we do mit der Krisenregierung early in the morning? All right, up she rises, all right, up she rises, all right, up she rises. Zeig ihnen den Stinkefinger und lass sie zittern vor allen Wahlen. Early in the morning, yeah. All right, up she rises, all right, up she rises. Sorry, Herr Bürgermeister. Die Suche nach den Verantwortlichen für die Finanzkrise ist zwar schwierig, aber nicht unmöglich. Zu dem Schluss kommt Wolfgang Hetzer vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung in seinem neuen Buch Finanzmafia. Darin erklärt er ausführlich, wieso Banker und Banditen straffrei bleiben. Diese Betroffenen könnten sich auf den Standpunkt stellen, was wollt ihr denn? Es haben doch alle so gemacht. Und Sie können immer nur eine Person, eine konkret handelnde Person zur Verantwortung ziehen. Sie können nicht vor einem Strafgericht ein Geschäftsmodell verurteilen oder eine Weltordnung sozusagen sanktionieren. Das geht nicht. Das Strafrecht erreicht eben nur natürliche Personen, so wie es die Staatsanwaltschaft im Falle der Deutschen Industriebank plante. Der Vorwurf an die Manager? Untreue. Dass die Ermittlungen nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurden, hält Hetzer für voreilig. Auch im Hinblick auf ähnliche Fälle, zum Beispiel bei den Landesbanken. Man muss sich ja fragen, was hat denn ein Landesbanker aus Dresden in Dublin beispielsweise zu suchen? Oder andere Landesbanken, die sich dann im amerikanischen Immobilienmarkt engagiert haben. Zum Teil ohne das eigene Kapital dafür zu haben. In dem Bewusstsein, dass der Staat ja sie raushaut sozusagen, wenn es ganz eng wird. Und was ist mit der Verantwortung des Staates, beziehungsweise der handelnden oder eben nicht handelnden Politiker? Wolfgang Hetzer stellt fest, dass inzwischen zumindest die richtigen Fragen gestellt werden. Sind diese Leute nur dumm? Nur unfähig gewesen? Ist Dummheit und Inkompetenz strafbar oder nicht strafbar? Oder kann man sich Inkompetenz als Politiker leisten, aber als Klempner nicht? Sind die Folgen, die Schadenersatzansprüche unterschiedlich? Kann der eine Fehler machen, ohne dass man darauf kommt, mal auch zu prüfen, ob dieser Fehler ein Straftatbestand oder ein schadenersatzpflichtiges Versagen war? Sind diese marodierenden Versagerklicken aus Politik und Wirtschaft freigestellt von jeglichen gesetzlichen Einschränkungen? Finanzmafia. Wieso Banker und Banditen ohne Strafe davonkommen? Knapp 300 Seiten faktenreiche Materialsammlung über die kriminellen Machenschaften, die zur Finanzkrise geführt haben, und über die hilflosen Versuche der Justiz, die Akteure zur Rechenschaft zu ziehen. Zeigt ihnen den Stinkefinger und lasst sie zittern vor allen Wahlen. Early in the morning, yeah. All right, up to the fight, all right. Sorry, Herr Bürgermeister. What shall we do mit den Ackermännern? What shall we do mit den Siemens-Gangstern? What shall we do mit den Merkel-Ferkel? Early in the morning. Vom Volk stammt das Geld und nicht von den Banken. Das Volk macht die Arbeit und nicht die Konzerne. Das Volk hat die Macht und nicht die Regierung. Early! In the morning, yeah. All right, up she rises. All right, up she rises. All right, up she rises. All right, in the morning. All right, up she rises. All right, up she rises. All right, up she rises. All right, in the morning. Der Der zornige alte Mann, Klaus der Geiger. What shall we do with die kranken Banken? Zum Abschluss des heutigen Niemandslandes möchte ich dem verehrten Publikum einen Autoren und einen Sänger noch einmal nahebringen, die ich sehr hoch schätze und von denen ich einen kleinen Schatz entdeckt habe. Es handelt sich um die Herren Jörg Fauser, den Schriftsteller Jörg Fauser und den Musiker Achim Reichel. Das Gedicht Der Spieler von Jörg Fauser hat Achim Reichel Anfang der 80er Jahre vertont. Wir verstanden uns auf Anhieb bestens und er war sofort begeistert von meinem Vorschlag, Texte von ihm zu vertonen. Manchmal stand er während einer Unterhaltung plötzlich auf, sagte, ich gehe mal kurz nach nebenan, nahm sich einen Block und einen Stift und nach einer halben Stunde kam er mit einem Text zurück. Achim Reichel über Jörg Fauser. Er textete nicht nur für den Rockmusiker Achim Reichel, sondern schrieb auch über dessen Tourneen. Jörg Fauser und Achim Reichel galten zwischen 1980 und 1987 als das erfolgreichste bundesrepublikanische Texter-Musiker-Duo. Der Spieler aus dem Album Blues in Blond von 1981 landete sogar in der ZDF-Hitparade. Ein unglaublich tolles Gedicht. Wer die Romane von Jörg Fauser gelesen hat, zum Beispiel Der Schneemann, der weiß, worum es geht. Der Spieler, es ist mitten im Winter im tiefen Schnee, es ist späte Nacht im Casino an der See. Und der letzte Spieler an Tisch 1 im großen Saal setzt den letzten Riesen und weiß nicht, auf welche Zahl. Er hat alle Zahlen durch und auf alles verloren. Er weiß, wenn er jetzt verliert, ist er selbst verloren. Und als er die Hand ausstreckt, um den Riesen zu setzen, hört er die Spieler im Meer. Den Wind hört er hetzen. Komm rüber, Spieler, Spieler, komm rüber. Das Spiel ist doch längst vorbei. Spieler, komm rüber. Denn wenn du nichts mehr hast, bist du frei. Und der Spieler setzt alles auf eine Zahl, auf den höchsten Sieg und die tiefste Qual. Er setzt alles auf die 17. Und die 17 fällt. Es ist mitten im Winter, im tiefen Schnee. Es ist späte Nacht, im Casino an der See. Und der letzte Spieler an Tisch 1 im großen Saal setzt den letzten Riesen und weiß nicht, auf welche Zahl. Er hat alle Zahlen durch und auf allen verloren. Er weiß, wenn er jetzt verliert, ist er selbst verloren. Und als er die Hand ausstreckt, um den Riesen zu setzen, hört er die Spieler im Meer, den Wind hört er hetzen. Komm rüber, Spieler, Spieler, komm rüber. Das Spiel ist doch längst vorbei. Spieler, komm rüber. Erst wenn du nichts mehr hast, bist du frei. Und der Spieler setzt alles auf eine Zahl, auf den höchsten Sieg und auf die tiefste Qual. Er setzt alles auf die 17 und 17 fällt. Alle starren ihn an. Und was macht der Spieler? Seht auf den Herren an. Er lässt alles auf der 17. Hat man sowas schon gesehen? Und dann geht nichts mehr. Und der Spieler hört sich flehen. Komm rüber, Kugel, Kugel, komm rüber. Doch nie vorbei, Kugel, komm rüber. Noch einmal die 17. frei. Noch einmal die 17. Und ich bin frei. Joachim Reichel und Jörg Fauser, der Spieler. Das war's für heute, meine Damen und Herren, verehrte Hörerinnen und Hörer. Niemandsland verabschiedet sich. Agur, jau, auf Wiederhören. Bis nächsten Samstag. Und nicht vergessen, Steuerparadiese schließen, Steuerbetrüger verhaften, korrupte Politiker verhaften, Spekulationssteuer einführen und demokratische Kommissionen zur Verwaltung der öffentlichen Haushalte einsetzen und alles überwachen. Sie müssen jeden Tag abrechnen, was sie mit unserem Geld machen. Nur so kommen wir da raus. Ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche. Agur, jau. Gott ist tot.